Schutt und unser Schindlerpaar. Die Feinde wegen sieben Tod, wer diese Farbe war. Die Flanken an der Heimatstadt, die Winde hin und her. Und weit von Heim und Vaterland auf so bewegte Meer. Wir wollen getreu ergeben sein, getreu ist in den Tod. Wir wollen unser Leben bei der Flagge schwarz-weiß-rot. Mal überall, wo auf dem Meer, wenn vor ein Mast sich schlägt, da schlägt die deutsche Flagge sehr, geht auf und wird versteckt. Sie bieten auf dem Meer den Schuss, geht gleich für alle Zeit. Geht jedem Menschen frei zu Brust, das Deutschland hier betreut. Wir wollen euch ergeben sein, betreut bis in den Tod. Wir wollen unser Leben frei, der Flagge schwarz-weiß-rot. Und treibt es mit.